Dankeschön, für wem immer mir das Wasser gereicht hat. Wisst ihr was? Jetzt muss ich euch was sagen. Meine Freunde von Brasilien, meine lieben Pastorenfreunde, ihr könnt ein Foto machen. In Brasilien wäre das ein Skandal. Aber der Herr hat mich hinübergeschickt, um die religiösen Geister zu vertreiben. Also bitte ein Foto, Daniel und André. Und dann, wenn ich bei euch Ende August predige, wird das auf die Wand gemacht, damit eure Gemeinde sieht, wer bei ihnen predigt. Ein Prost für Jesus und ein Tschüss den religiösen Geistern. Wer kann mir das in Wein verwandeln? Das Bier passt schon. Das Bier passt. Bevor ich beginne, möchte ich, dass wir kurz beten. Mein lieber Freund Joe hat ein SMS bekommen, gerade erst, dass seine Eltern sind inzwischen bei seiner Frau. Die wohnen etwa, ich glaube, 3000 Kilometer, Texas, Moravian Falls, 2000 miles. Circa knapp 2500 Kilometer entfernt. Seine Eltern sind inzwischen bei seiner Frau und den kleinen Kindern. Und er hat soeben eine Nachricht bekommen, dass die Eltern abreisen müssen, weil der Bruder von Joe mit dem Fahrrad verunglückt ist, von einem Auto angefahren wurde und der Schädel ganz zerbrochen ist. Ich glaube, er geht nicht mit dem Herrn. He's not walking with the Lord, is he, Jordan? Er geht nicht mit dem Herrn. Und ich möchte, dass wir uns alle kurz vereinen für den Bruder von Joe, sein Name heißt Jordan, beten. In erster Linie nicht, dass jetzt sein Schädel schnell geheilt wird, obwohl Gott das will. In erster Linie, dass der Herr ihn an sein Herz zieht. Denn was hilft es ihm, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber doch seine Seele Schaden erleidet? Wir wollen, dass Gott ihn heilt, klar, aber zuerst einmal soll Gott ihn an seine Brust ziehen. Wollt ihr mit mir übereinstimmen? Amen. Vater im Himmel, wir danken dir. Betet ruhig einfach alle. Ja, stehen wir alle auf, erhebt eure Stimme, betet gemeinsam mit mir. Vater im Himmel, wir danken dir für Jordan. Herr, wir danken dir, dass wir wissen, dass du ihn genauso liebst wie uns. Herr, jeden Sünder liebst du so sehr wie jedes deiner eigenen Kinder. Vater, du hast den Jordan geschaffen für dich selbst. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du jetzt gerade, wo immer er im Krankenhaus ist, dass du jetzt gerade dem Jordan begegnest. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass deine Engel dort am Krankenbett sind. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt an seinem Herzen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass er Visionen hat vom Himmel und von dir und von deiner Liebe und von deiner Gnade und von deiner Güte. Herr, ich bitte dich, zieh du ihn an dein Herz. Herr Jesus, offenbar du ihm deine große Liebe. Herr, zeig du ihm, wie wertlos das Leben ohne dich ist. Vater, wir bitten dich, dass du ihm jetzt so nah an dein Herz ziehst, dass dein Geist Gottes am Krankenbett steht, dass deine Engel dort am Bett sind. Vater, wir bitten, dass du sein Leben beschützt. Herr, beschütze sein Leben. Herr, ziehe ihn zu dir. Errette seine Seele, Vater. Und lass ihn zu einem Verkündiger deines Evangeliums und deiner Liebe und deiner Herrlichkeit und deiner Kraft werden. Vater, wir bitten das in dem Heiligen Namen Jesu Christi. Und wir danken dir, dass du sagst, du willst, dass alle Menschen errettet werden. Darum wissen wir, dass du willst, dass Jordan errettet wird und dass du ihm begegnen wirst. Vater, danke dafür, für deine Liebe und deine Gnade und deine Güte. Im Namen Jesu Christi bitten wir es. Amen. Amen. Dankeschön. Was ist das größte und wichtigste Gebot? Die Liebe. Matthäus Kapitel 22 von Vers 35 bis Vers 40. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot, aber das zweite ist ihm gleich. Also wenn das zweite ihm gleich ist, ist es gleich groß wie das erste und größte. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus macht hier eine sehr interessante Aussage. Jesus sagt hier, dass das größte und das wichtigste Gebot ist es, zu lieben. Ich komme soeben aus Polen, bin gestern Abend direkt aus Polen angereist und ich habe in Polen eine Serie gelehrt über Alter Bund, Neuer Bund, Gesetze, Gerechtigkeit, Gnade und so weiter und so fort. Und ich habe den jungen Leuten in Polen gesagt, Teil des Alten Bundes war es, 613 Gebote zu halten. Da war der Zehnte mit drin, der Sabbat mit drin. Dann stellte ich den Jugendlichen eine Frage. Und ich sagte, wer von euch glaubt, dass wir heute noch die 10 Gebote halten müssen? Da zeigten die meisten auf. Oder viele zeigten auf. Dann sagte ich zu ihnen, okay, zählt mir die 10 Gebote auf. Der das kann, kriegt von mir 400 Zloty, etwa 100 Euro. 100 Euro der, der von euch mir die 10 Gebote aufzählen kann. Niemand konnte sie aufzählen. Niemand. Keiner dieser Jugendlichen. Dann sagte ich zu ihnen, ihr habt mir soeben gesagt, wir sollen die 10 Gebote halten, ihr wisst gar nicht, was es sind. Wie könnt ihr halten, was ihr nicht wisst? Also habt ihr ein Problem. Also habe ich ihnen vom Wort Gottes her innerhalb von einigen Stunden gelehrt und gezeigt, und das schockiert viele Christen, wenn ich das sage, aber dazu stehe ich, ich kann euch das von der Bibel her beweisen, dazu haben wir heute nicht die Zeit, also könnt ihr selbst studieren. Aber ich könnte euch von der Bibel her beweisen, dass wir die 10 Gebote nicht halten brauchen. Wir brauchen nur mehr nach einem Gebot leben. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, genieß dein Leben. Im Grunde genommen ist es so simpel. Die Bibel sagt im Römer, an diesem Gebot hängen alle Gebote. Die Bibel sagt, wer nach diesem Gebot der Liebe lebt, erfüllt alle Gebote. Alle Gebote. Wisst ihr, wir machen das Christenleben oft kompliziert. In Wirklichkeit ist es einfach. So verkorkst und kompliziert machen wir das Christenleben. Es ist so simpel. Leb in der Liebe. Liebe Gott, wie sagt die Bibel? Von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, das reicht, mehr brauchst du nicht tun. Das ist das erste, größte Gebot, das zweite ist gleich groß wie das erste, also gibt es nur mehr eins, nach dem du leben musst, das Gebot der Liebe. Jesus möchte nicht, dass unser Herz geteilt ist. Jesus möchte nicht ein ungeteiltes Herz von uns haben. Wisst ihr, ich habe früher mal Folgendes geglaubt und ich hoffe, ich schockiere euch nicht zu sehr und mache eure Theologie nicht kaputt. Wenn dem so ist, bitte ich euch schon vorher um Vergebung. Mache ich nicht bewusst. Aber ich habe früher mal Folgendes gelehrt. Selbst gepredigt. Den ersten Platz in meinem Herzen, den muss Gott haben. Den zweiten Platz meine Familie, den dritten Platz mein Dienst. Habt ihr das auch schon gehört? Ich habe das gepredigt. Inzwischen glaube ich das nicht mehr. Denn in meinem Herzen soll kein Konkurrenzkampf stattfinden zwischen Gott, Familie und Dienst. Liebe Gott von wie viel deines Herzens? 70% dem Herrn, 20% der Familie, 10% dem Dienst. Wenn es in meinem Herzen jemand gibt, der den ersten Platz hat, gibt es jemanden, der den zweiten hat und den dritten hat. Und dann findet dieser ständige Kampf statt. Was ist jetzt Dienst? Wo brauche ich Zeit für die Familie? Wo ist Gemeinde? Wo ist Gott? Nein, liebe Gott von ganzem Herzen. Und wenn du Gott vom ganzen Herzen liebst, Gott hat nicht den ersten Platz in meinem Herzen. Gott hat mein Herz ganz für sich erobert. Das gehört jetzt ganz ihm. Und wenn Gott mein Herz ganz erobert hat, dann fällt alles andere automatisch in die richtige Ordnung. Automatisch. Wie kann ich Gott lieben, wenn ich meine Familie nicht liebe? Das geht gar nicht. Im Februar 1985 wurde ich gebeten, nach Rumänien zu gehen, um dort verfolgten Christen zu helfen, Es war ja Kommunismus noch. Ich hatte vor, im Jahr darauf zu heiraten, im 1986. Und mir wurde bewusst, dass die Mission, die wir dort zu tun hatten, sehr heikel ist. Und wenn ich von den Kommunisten erwischt werde, dann werde ich große Probleme bekommen. Ich habe Geschichten gehört von Leuten, die dort in Rumänien von der Geheimpolizei gefangen genommen wurden. Ich habe gehört von Christen, die gefoltert und gemartert wurden. Ich habe gehört von unzähligen Maßnahmen, die gegen die Christen gesetzt wurden. Und da habe ich eigentlich mir gedacht, nein, eigentlich möchte ich dort nicht hin. Aber dieser Missionar, der zu mir geredet hat, gesagt hat, Reinhard, ich spüre irgendwie, dass Gott will, dass du in das kommunistische Rumänien fährst und den Brüdern dort hilfst. Habe ich zu ihm, so nett religiös wie ich war, gesagt, ich bete darüber. Das ist ja so toll, gell? Wenn wir was nicht tun wollen, sagen wir, ich bete darüber. Und dann sagen wir, nein, ich habe den Eindruck, der Herr will nicht, dass ich das tue. Und was kann der noch sagen? Gar nichts mehr. Und ich habe gesagt, weißt, ich bete darüber. Ich habe gesagt, ich fahre auf eine Berghütte und ich werde 3 Tage lang fasten und beten. In meinem Herzen war der Entschluss schon gefasst, dass die Antwort sein wird, nein, du brauchst nicht fahren. Also fuhr ich hinauf auf diese Berghütte. Und als ich dort fastete und bete und am 3. Tag saß ich einfach so dort in dieser Hütte und ich begann einfach so Gott anzubeten und ich begann zu sagen, oh Herr, ich liebe dich, Gott, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich. Und plötzlich sprach Gott so klipp und klar zu meinem Herzen und sagte Folgendes, hör auf zu lügen. Ich war schockiert. Ich war schockiert. Aber Gott, seitdem ich Kind bin, liebe ich dich doch. Hör auf zu lügen. Und dann sprach er zu meinem Herz, öffne deine Bibel zu 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 20. Also tat ich das. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dann sprach der Herr zu mir, geh zurück ein Kapitel und lies im 1. Johannes 3, Vers 16. 1. Johannes 3, Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder unser Leben darzulegen. Wow. Gott sagt Folgendes. Wir sind schuldig, für unsere Brüder bereit sind zu sterben. Das ist Liebe. Liebe ist nicht Worte. Liebe ist, ich bin bereit, mein Leben für dich zu lassen. Der Herr sagte zu mir, du bist nicht bereit, für deine Brüder in Rumänien dein Leben zu lassen. Also liebst du sie nicht. Wenn du die nicht liebst, liebst du auch mich nicht. Also hör auf zu lügen. Ich packte meine Sachen, verließ den Berg, fuhr hinunter und rief den Missionar an und sagte, ich gehe nach Rumänien. Und fuhr dann nach Rumänien. Aber wisst ihr, Gott sagt ganz klipp und klar, das erste, das wichtigste Gebot ist, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. Und oft ist so dieser Kampf in unserem Herzen, dass wir lieben Gott, wir beten Gott an und wir geben Gott so 99% unseres Herzens, aber das kleine Winkelchen behalten wir noch für uns. Gott, du hast eh den ersten Platz in meinem Herzen, aber ein bisschen was gehört immer noch zurück. Ein wenig behalte ich noch für mich zurück, nur so ein kleines Eckchen, Herr. Der Herr sagt nein, Halbherzigkeit will ich nicht. Das ist, als ob ich zu meiner Frau sagen würde, Debbie, ich hab dich wahnsinnig lieb, aber eine Freundin habe ich noch neben dir. Nur eine. Die habe ich nicht so lieb wie du, aber ein bisschen habe ich sie doch lieb. Debbie wird sagen, entweder ich oder sie. Such's dir aus. Ich habe es mir ausgesucht vor 28 Jahren. Nur sie. Und wisst ihr, und Gott sagt, liebe Gott von ganzem Herzen. Gott will unsere komplette, völlige Hingabe. Gott will nicht die Halbherzigkeit. Gott will nicht viel Liebe. Gott will, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von unserem allem Wesen sollen wir Gott tatsächlich lieben. Aber dann sagt Gott Folgendes, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott erzählt, Jesus erzählt in einer Geschichte, wer unser Nächster ist. Unser Nächster ist nicht unser Freund, den wir so gern haben. Unser Kumpel, der neben uns sitzt im Gottesdienst, der mit uns immer brav auf ein Bier geht und uns sogar eines ins Pult steht und sagt, schau Reinhard, wir lieben dich. Danke, ich liebe dich auch. Das sagt die Bibel nicht. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde und habe dort gepredigt. Und viele Leute kamen auf mich zu. Oh Reinhard, wir lieben dich. Reinhard, danke, dass du gekommen bist. Wir lieben dich. Und ich sagte zu ihnen, darf ich euch was sagen? Ihr bekommt überhaupt keinen Lohn dafür, dass ihr mich liebt. Null Lohn. Jesus sagte, was habt ihr für einen Lohn, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Ihr liebt mich, weil ich euch liebe. Mein Dienst segnet euch, also liebt ihr mich. Dafür kriegt ihr keinen Lohn. Wollt ihr Lohn? Sucht diejenigen, die euch ablehnen und hassen, die euch verachten. Liebt die, die euch keine Liebe zurückgeben. Dann habt ihr Lohn im Himmel, sagt Jesus ganz klipp und klar. Und Jesus verlangt von uns, dass wir in einer absoluten, völligen, hundertprozentigen Liebe ihm gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber auch leben. Ich habe eine Geschichte gehört, sie soll angeblich wahr sein. Es handelte vom, ich glaube es war im Partisanenkrieg in Jugoslawien, wo ein Mädchen am Abend unterwegs nach Hause war mit ihrem Bruder, eine junge Dame. Die Soldaten, die feindlichen Soldaten fassten sie und schnappten sie auf. Die begannen ihren Bruder zu misshandeln, zu foltern. Das Mädchen musste zusehen. Dann schnappte der eine Soldat, der Anführer dieses Rudels war, dieses Mädchen, vergewaltigte sie. Der Bruder musste zusehen. Und dann vergewaltigte jeder dieser Soldaten dieses Mädchen und der Bruder musste zusehen. Anschließend folterten und ermordeten sie ihren Bruder und das Mädchen musste zusehen. Und dann ließen sie das Mädchen laufen. Monate vergingen. Und dieser Soldat, der Anführer dieses Rudels war, kam schwer verletzt und verwundet vom Krieg direkt hinein in ein Krankenhaus. Er war eingeliefert in dieses Krankenhaus, er war bewusstlos. Und als er dort bewusstlos in dem Krankenhaus lag, da war eine Krankenschwester, die ihn liebevoll pflegte, bis er wieder sein Bewusstsein erlangte. Und die pflegte ihn besonders liebevoll gesund. Als dieser Soldat aufwachte und in die Augen dieses Mädchen blickte, war er zutiefst schockiert. Er kannte dieses Mädchen. Und er erinnerte sich, es war das Mädchen, deren Bruder er ermordet und die er vergewaltigt hat und allen seinen Kollegen gesagt hat, sie zu vergewaltigen. Und er blickte in die Augen und er sagt, warum hast du das getan und mich nicht sterben lassen? Und sie schaute ihm in die Augen voller Liebe und sagte, ich tat es um Jesu Willen. Das ist die Liebe, die Gott uns befiehlt zu lieben. Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wisst ihr, da gibt es jetzt ein kleines Problem. Und das Problem ist folgendes. Wir haben im Deutschen ein schönes Wort, das heißt Liebe. Aber im Griechischen im Neuen Testament haben wir nicht ein Wort für Liebe, wir haben drei. Kennt ihr bestimmt. Eros, diese wunderschöne Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau, diese körperliche, sexuelle Liebe. Phileo, diese brüderliche Liebe, diese Freundschaft, diese wunderbaren Freundschaften, die wir so sehr genießen. Und das dritte Wort, Agape, das ausdrücklich von der Liebe Gottes spricht. Und die Natur dieser Liebe ist es, dass sie keine Erwiderung braucht. Agape-Liebe liebt, auch wenn sie Hass zurückbekommt. Agape-Liebe liebt, auch wenn es keine Erwiderung gibt. Agape-Liebe wird weiterhin lieben, auch wenn es absolut nichts gibt, außer Widerstand, Aggression und Hass, wird diese Liebe weiterhin lieben. Das Problem unter uns ist, dass viele Christen und viele Menschen, die lieben mit dieser Phileo-Liebe, dieser Freundschaftsliebe, drum brechen Ehen auch auseinander. Ich liebe dich, du liebst mich, Ich erwidere deine Liebe, du erwiderst sie zurück. Tobias liebt Elisabeth, Elisabeth liebt ihn, sie lieben sich gegenseitig, schenken sich Liebe, schau, wie sie glücklich sind. Sie strahlen so richtig. Schön, aber nicht gut genug. Nicht gut genug. Denn wenn Jesus hier spricht und wenn Jesus hier sagt, liebe Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, verwendet er das Wort Agape, nicht Philio. Er sagt mit anderen Worten, es ist das größte und wichtigste Gebot, dass du mich so bedingungslos liebst, dass auch wenn du nie mehr etwas von mir bekommst, liebst du mich noch mit ungeteiltem Herzen. Wisst ihr, warum viele Christen enttäuscht, verbittert und verletzt auf der Strecke bleiben und die Gemeinden verlassen? Weil sie nur in der Philio-Liebe gewandelt sind. In dieser menschlichen Liebe. Sie kommen zur Gemeinde, sie kommen zu Jesus, sie erfahren Liebe. Jetzt sind sie glücklich und sie fühlen sich angenommen. Sie erleben Vergebung der Sünden. Plötzlich, oh, meine Sünden sind vergeben, ich komme in den Himmel. Das Leben ist so schön. Oh, ich liebe dich. Oh, Tobias, es ist so schön, dass wir Freunde sind. Oh, ich hab dich so lieb. Danke, mein Bruder. Oh, wie schön, dich zu sehen. Er liebt mich auch. Und wir sind so glücklich in der Gemeinde. Jeden Sonntag kommen wir und sitzen wir am selben Fleckchen neben demselben Bruder und Schwester, weil der hat mich so lieb. Und plötzlich passiert was. Der hat Dinge gesagt, die gar nicht stimmen. Der hat mich bewusst verletzt. Der hat mich ignoriert. Der liebt mich gar nicht. Plötzlich merken wir, es gibt ein Problem. Das ist Philio-Liebe. Das ist die natürliche, menschliche Liebe, mit der wir eigentlich nicht einander lieben sollten. Denn Jesus verwendet klipp und klar das Wort Agape. Mit anderen Worten, Gott sagt Folgendes. Das wichtigste Gebot ist ganz schlicht dieses, dass du den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit einer Liebe liebst, die niemals mehr eine Erwiderung braucht. Die du immer liebst, auch wenn du nichts mehr von ihm bekommst. Und dann sagt Jesus weiter, und deinen Nächsten. Und mit Nächsten meint er jedem Menschen, dem wir begegnen. Denkt an die Geschichte vom Verlorenen, vom Samariter. Jedem Menschen, dem wir begegnen. Und dann sagt Jesus, und das zweite Gebot, das gleich wichtig ist, dass du jedem Menschen genauso in dieser Liebe begegnest, auch wenn du nichts zurückbekommst, wirst du weiter lieben. Ich habe gerade erst vor kurzem ein Buch geschrieben, vor 4 Wochen bin ich fertig geworden. Und als ich hier in meinem Büro saß und schrieb und schrieb und schrieb und schrieb, plötzlich, und das Buch ist über die Liebe, plötzlich wurde mir etwas bewusst, das ich noch nie in meinem Leben so gesehen habe, obwohl ich meine Bibel seit 45 Jahren brav jeden Tag lese. Auf einmal las ich Römer 8, 28 und als ob mir so das Licht aufging. Ihr kennt alle Römer 8, 28, oder? Alle Dinge dienen zum Besten, denen, die Gott lieben, die berufen sind nach seinem Ratschluss. Hier sind 2 Bedingungen dafür, dass uns alles zum Besten dient. Das ist keine bedingungslose Verheißung. Diese Verheißung hat 2 Bedingungen. Was ist die erste? Gott zu lieben. Die zweite, dass wir berufen sind nach seinem Ratschluss. Jeder von uns, der sein Leben Jesus Christus gegeben hat, ist nach dem Ratschluss Gottes berufen. Aber nicht jeder wandelt in dieser Liebe. Und die Bibel sagt, alle Dinge dienen zum Besten oder wirken zum Guten mit, dienen zum Besten, denen, die Gott lieben. Das heißt, wenn ich nicht in dieser wirklichen Liebe wandle, dann werden Dinge in meinem Leben geschehen, die werden mir nicht zum Besten dienen. Gott spricht ganz klipp und klar, dass wir auf einem Level leben müssen, wo wir in dieser Agape, in dieser bedingungslosen Liebe leben. Wisst ihr, es ist immer schön, neue Geschwister kennenzulernen. Ich sage euch etwas, ich habe den Gerd nicht gekannt, nur ein paar E-Mails geschrieben. als gestern es an meiner Wohnungstür klingelte, an deiner Wohnungstür, in der ich gerade lebe, an der Gemeindewohnungstür, wo auch immer, da oben im zweiten Stock, als es gestern da klingelte und ich machte die Tür auf und der Gerd stand vor mir, da habe ich mich verliebt in ihn. Ich habe den Mann noch nie gesehen, aber ich wollte ihn einfach nur knuddeln und das habe ich auch getan. Und ich fühlte mich einfach so unbeschreiblich wohl. Und ich dachte mir, ich kenne ihn nicht, aber ich habe ihn so gern. Es war eigenartig. Ich reise sehr viel, bin immer unterwegs, weiß nie, wo ich gerade bin und schlafe und welcher Tag es ist und wo ich herkomme und hingehe. Ich weiß gar nicht, in welches Land ich gehöre. Österreich, Deutschland, Amerika, Brasilien, im Himmel. Das ist meine wirkliche Bürgerschaft, mein wahres Staatsbürgerschaft. Aber ich fühlte einfach eine unwahrscheinlich tiefe Liebe in meinem Herzen für diesen Mann. Aber jetzt stellt euch mal vor, nur so als These, okay? Als These. Stellt euch mal vor, jetzt gehe ich nach Hause und dann poste ich auf Facebook und YouTube und im Internet, schreibe allen Leuten in meinem E-Mail-Kontaktliste, ich weiß nicht, wie viele das sind, 1000 oder mehr, schreibe allen Leuten ein E-Mail. Ich war in Deutschland im Glaubenszentrum Liechtenstein. Ich war im Haus von Pastor Gerd Gredemann. Stellt euch mal vor, was ich dort gesehen habe. Der Mann stiehlt Geld von der Gemeinde. Ich habe es selbst gesehen. Der Mann geht fremd. Der schlägt seine Frau. Ich habe gesehen, wie der seine Schwiegertochter geprügelt hat. Plötzlich poste ich die wildesten, verrücktesten Sachen überall im Internet und verbreite sie auf der ganzen Welt. Was wird mit unserer Beziehung sein? Habt ihr das gesehen? Das war Filio-Liebe. Filio-Liebe wird mich schnappen und beim Krawattel packen. Ist das Deutsch, Krawattel packen? Nein, das ist Österreichisch, gell? Versteht ihr schon? Wenn ihr was nicht versteht, einfach sagen, dann tue ich es euch verdeutschen, gell? Aber die Filio-Liebe macht genau das. Wisst ihr, warum Gemeinden gespalten werden? Weil wir in der Filio-Liebe leben und nicht in der Agape-Liebe. Darum spalten sich Gemeinden, darum gehen Ehen kaputt, darum sind Menschen von Gott enttäuscht. Aus diesem einzigen Grund. Weil wir Gott, den Herrn, nicht von dieser reinen, perfekten, göttlichen Liebe lieben, die keine Erwiderung braucht. Die göttliche Liebe liebt. Auch wenn du Lügen über mich verbreitest, wird sie lieben. Diese Agape-Liebe tut dir Gutes, wenn du mir Schlechtes tust. Dieses Mädchen im Krieg lebte in der Agape-Liebe. Das war die Agape-Liebe. Jesus liebte mich, obwohl ich gegen ihn war. Jesus war für mich, obwohl ich gegen ihn war. Aber das ist genau das Problem, ganz genau das Problem. Das Problem ist, dass Jesus sagt, wir müssen Gott von ganzem Herzen, von allem, was wir haben, mit dieser vollkommenen Liebe lieben, die keine Erwiderung braucht. Und wir müssen einander lieben mit einer Liebe, die keine Erwiderung braucht. Das ist schwer. Stell dir vor, meine Frau betrügt mich ständig und jeden Tag. Tut sie nicht, hat sie noch nie getan. Aber stell dir vor, und jeden Tag, ich vergib ihr und ich liebe sie. Ich vergib ihr und ich liebe sie. Ich vergib ihr und ich liebe sie. Rainer, du bist verrückt. Man nennt das Agape-Liebe. Selbstlose Liebe, die keine Erwiderung braucht, immer liebt, auch wenn sie angefeindet wird. Mit dieser Liebe sind wir verpflichtet vom Wort Gottes her, ihn und einander zu lieben. Aber das Problem ist folgendes. Kannst du mir etwas geben, das du nicht hast? Kannst du mir geben, was du nicht hast? Nein. Wenn ich dich bitten würde, gib bitte, gibst mir 10 Millionen Euro, könntest du mir die geben? Weil er sie nicht hat. Er hat keine 10 Millionen Euro. Von Natur aus, so wie wir in diese Welt gekommen sind, ist keiner von uns mit Agape-Liebe geboren worden. Kein Kind kommt mit Agape-Liebe auf die Welt. Weil diese Agape-Liebe, von der Gott verlangt, dass wir sie ausdrücken, die haben wir nicht aus uns selbst. Die ist nicht drinnen in uns, die existiert gar nicht in uns. Denn das ist die Liebe Gottes, die niemand hat außer Gott. Jetzt sagt Gott zu mir: Reinhard, gib mir was, was du nicht hast. Also habe ich nur mehr zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich gehorche seinem Wort nicht. Die eine Möglichkeit ist, kann nicht Gott, ich kann dich so nicht lieben, ich habe diese Liebe doch gar nicht. Die zweite Möglichkeit ist, Gott, ich brauche deine Liebe, damit ich sie dir zurückgeben kann. Und das ist der biblische Weg. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat die Agape-Liebe uns bereits geschenkt. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist folgendes, dass wir Christen leider zu demütig sind. Jetzt muss ich das erklären. Ich habe schon gesehen, einige von euch kommen mit meiner Theologie nicht zurecht. Okay, lasst es mich euch erklären. Dass wir Christen leider zu viel falsche Demut haben. Wenn wir dieses Wort und dieses Gebot erfüllen wollen, müssen wir die allergrößten Egoisten werden, wenn es darum geht, die Liebe Gottes anzunehmen. Wenn es darum geht, zu sagen, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr von deiner Liebe, Gott. Denn je mehr Agape-Liebe unser Herz erfüllt, desto mehr können wir geben. Gott verlangt sie von uns, aber wir haben sie nicht, außer wir kriegen sie von ihm. Er hat sie in unser Herz ausgegossen, aber wir leben oft noch so verkorkst, dass wir immer glauben, ich muss noch ein bisschen was verdienen, damit er mich liebt. Und die Agape-Liebe kannst du nicht verdienen, also leben wir ständig aus dieser Filio-Liebe. Leben wir aus einer Liebe heraus, die wir eigentlich selbst haben, aber die nicht gut genug ist. Wie war es am Anfang? Mir gefällt das so gut. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehret euch und fülle die Erde und macht sie euch untertan. Was hat Gott hier getan? Was hat er sich dabei wohl gedacht? Viele Christen tun das Gegenteil. Viele Christen sagen, zuerst musst du was tun und dann segnet Gott dich. Gott segnet die zuerst und dann gab er ihnen den Auftrag. Gott sagt, zuerst segne ich dich einmal. Lass mich einmal dein Leben füllen mit meinem Segen und jetzt habe ich einen Job für dich. Viele Christen machen das genau umgekehrt. Okay, Gott, ich tue was für dich, ich arbeite für dich, ich diene dir, ich komme in die Gemeinde, ich gebe meinen Zehnten, ich bin ein braver Christ. Und jetzt segnest du mich. Absurd. Kann nicht funktionieren. Landet in Desaster, landet in Bitterkeit und Traurigkeit und zerbrochenen Beziehungen. Zuerst hat Gott den Menschen gesegnet. Dann hat er gesagt, machst jetzt was für mich, ich habe einen Job. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen, dass bevor wir lieben können, müssen wir in der Liebe Gottes so richtig vollgesaugt und angesättigt werden. Bevor wir was geben können, müssen wir es bekommen. Du hast keine Agape-Liebe von dir, die gibt es nur bei Gott. Gott will sie ständig in dein Herz ausgießen und dich so erfüllen. Gott will, dass wir so erfüllt sind mit seiner Liebe, dass wir fast explodieren und sagen, Gott, ich kann nicht mehr, was soll ich mit so viel Liebe tun? Und Gott sagt, gib sie mir zurück und gib den Nächsten auch ein bisschen weiter. Das ist der biblische Weg, dieses Gebot zu erfüllen. Das Problem ist, wir lesen dieses Gebot, aha, okay, liebe Gott denn vom ganzen Herzen, okay Gott, das werde ich jetzt tun. Ich werde dich jetzt lieben. Das heißt, ich gebe meinen Zehnten. Das heißt, ich gehe brav in den Gottesdienst. Das heißt, ich muss jetzt doll meinen Bruder gern haben. Das heißt, ich muss. Und wir strengen uns so richtig an. Und je mehr wir uns anstrengen, desto besser schaffen es wir. Und hoffen, dass uns niemand zu sehr auf die Nerven geht. Weil wenn uns jemand auf die Nerven geht, dann funktioniert diese Filio-Liebe nicht mehr. Aber wir bemühen uns halt, weil wir wollen richtig gute Christen sein. Und am Abend gehen wir nach Hause, legen uns zu Bett mit geschwollener Brust. Oh, schau, wie ich den Gerd heute geliebt habe. Und Gott sagt, das stinkt. Das stinkt mir. Das ist Stolz, das ist deine eigene Filio-Liebe, von der habe ich eigentlich nie was gesagt. Ich möchte, dass du mich und jeden Menschen, den du begegnest, auf eine Art und Weise liebst, die es nur bei mir zu holen gibt, mit meiner Liebe. Also heißt es mit anderen Worten, ich muss der allergrößte Egoist werden, wenn es darum geht, Liebe vom Papa zu kriegen. Der allergrößte Egoist. Als ich das verstanden habe, begann ich Folgendes zu beten. Ich begann folgendes Gebet. Vater, ich bitte dich, dass ich so viel von deiner Liebe erfahre und empfange, mehr wie irgendein Mensch in der ganzen Welt. Vater, ich bitte dich, dass ich die Erkenntnis deiner Liebe habe, dass ich mich so geliebt weiß vor dir, dass es keinen einzigen Christen auf der ganzen Welt gibt, der sich bewusst ist, dass er mehr geliebt wird von dir als ich. Das habe ich jeden Tag gebetet. Ich war ein wirklich guter, toller Pharisäer. Wirklich. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das nächste Buch, das ich schreiben werde, wird den Titel haben, Bekenntnis eines modernen Pharisäers. Ich habe Gemeinden gegründet. Ich war so toll. Ich habe so viel geleistet für den Herrn. Ich habe wirklich viel auf die Beine gestellt. Ich habe Länder bereist, Bücher geschrieben. Ich bin ein Mann Gottes, schaut mich doch an. Und jeden Tag in der Früh bin ich aus dem Bett gestiegen. Übrigens, für die, die heute Nachmittag nicht hier waren, mein Buch Die Kraft zu vergeben gibt es da drüben. 14 Euro, wer keine 14 Euro hat und das Buch möchte, kann sich's nehmen. Bin ich jeden Tag in der Früh aufgewacht. Ganz gleich, jahrelang, völlig gleich. Sobald ich munter wurde, sobald sich meine Augen geöffnet haben, bevor ich aus dem Bett gestiegen bin, habe ich Folgendes gesagt. Oh Gott, ich liebe dich. Oh Herr, ich liebe dich. Oh Gott, ich liebe dich. Weil die Bibel sagt, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Ich muss das tun, was die Bibel sagt, sonst bin ich kein guter Christ. Bekenntnis eines modernen Pharisäers. Hier steht er. Und eines Tages sprach Gott zu mir, klipp und klar und unmissverständlich. Und er sagte Folgendes. Er sagte, Reinhard, ich will nicht, dass du deinen Tag so beginnst. Ich war schockiert. Der Pharisäer in mir rebellierte. Der sagte, aber das kann doch nicht die Stimme Gottes sein, denn Gott sagt ganz klar, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen. Gott sagt, nein. Ich will nicht, dass du deinen Tag beginnst, mir zu sagen, wie sehr du mich liebst. Jetzt war ich perplex. Jetzt war dieser werksorientierte, getriebene Workaholic-Pharisäer perplex. Völlig perplex. Aber Gott. Und dann sprach Gott zu meinem Herzen. Ich möchte, dass du deinen Tag anders beginnst. Nämlich so. Herr, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Herr, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Oh Herr, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Und das habe ich getan. Ich begann einfach zu gehorchen. Die ersten Tage waren schwer. Schwer! Weil der Pharisäer in mir gekämpft hat. Du musst doch Gott sagen, wie sehr du ihm liebst. Hol dir einen Bonus für deine guten Werke. Aber ich habe gesagt, nein, ich werde Gott gehorchen. Herr, ich danke dir, dass du mich so liebst. Herr, ich danke dir, dass du mich so liebst. Ich bin minutenlang in meinem Bett gelegen, nur gesagt, oh Herr, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Und etwa zu dieser Zeit, wir haben eine sehr gute Freundin von meiner Frau, Die kennen sich seit 40 Jahren etwa, von den Zeiten der amerikanischen Luftwaffe, nicht ganz 35 Jahren, wo meine Frau in der amerikanischen Luftwaffe war. Eine gute Freundin, die lebt 3500 Kilometer entfernt von uns. Wir hatten kaum Kontakt. Niemand wusste von dem, was sich in meinem eigenen Herzen abspielte. Niemand wusste von dem Prozess, den ich durchmache. Weg von mich, Gott mit Phileo-Liebe lieben und hin zu dem, Agape-Liebe zu nehmen und sie weiterzugeben. Und mitten in diesem Prozess, wo Gott in meinem Herzen so zu wirken begonnen hat und wo ich den Pharisäer umgebracht habe in meinem Leben mit der Hilfe Gottes und der Gnade des Herrn und wo ich jeden Tag in der Früh auf dem Bett gelegen bin und über den ganzen Tag über immer wieder gesagt habe, oh Gott, ich danke dir, wie sehr du mich liebst. Oh Gott, ich danke dir, wie sehr du mich liebst. Plötzlich bekam ich ein Päckchen in der Post und ich machte das Päckchen auf und da war ein wunderschönes, so ein Aufhänger drinnen, den hang ich mir sofort in mein Büro und auch als wir nach Brasilien siedelten, das war das erste, was ich ausgepackt habe und mir sofort in unserer Wohnung aufgehängt habe. Darauf stand Folgendes: Jesus liebt alle, aber ich bin sein Liebling. Diese Frau wusste nichts von dem, was Gott in meinem Leben wirkte. Nichts, sie hatte keine Ahnung. Sie sagte, ich ging in einen christlichen Bücherladen, ich sah das und der Herr sagte zu mir, das kauf für den Reinhard, er hat es mir aufs Herz gelegt. Ich packte es aus. Wisst ihr, der Herr ist so gütig, so gütig. Der hat gesehen, wie der Pharisäer in mir sich gewehrt hat gegen dieses Liebe annehmen, der nur Werke tun wollte. Und der Herr hat gesagt, schau, ich hilf dir ein bisschen. Ich hilf dir. Ich hab dich so gern, ich hilf dir. Ich sage einer Frau 3.500 Kilometer weit weg, sie soll dir was kaufen, das das bestätigt, was ich gerade in deinem Leben tue. Ist Gott nicht gut? Wisst ihr, eine der größten Offenbarungen meines Lebens, die absolut radikale Veränderung in mein Leben gebracht hat, war diese riesige Offenbarung. Gott liebt mich nicht, weil ich gut bin, sondern weil er gut ist. Gott liebt mich nicht, weil ich gut bin, sondern weil er gut ist. Bin ich immer gut? Na. Ist er immer gut? Ja. Also, liebt er mich immer? Ja. Weil er ist immer gut. Immer. Und ich habe mir dieses wunderschöne Abzeichen aufgehängt, jeden Tag in meinem Büro. Und ich habe hingeschaut und ich habe immer wieder gesagt, ich bin dein Liebling. Wisst ihr, ich glaube, Gott liebt euch auch, aber sein Liebling bin ich. Und ich kann es euch beweisen, hängt in meinem Büro. Wenn es mir nicht glaubt, ich lade euch ein, mich in Brasilien zu besuchen. Steht klipp und klar, Jesus liebt alle, aber ich bin sein Liebling. Und dann in diesem ganzen Prozess, wo ich immer versucht habe, ich habe ja wirklich, ich muss ehrlich und aufrichtig sagen, ich habe von meiner Kindheit an versucht, als kleines Kind, 6, 7 Jahre, habe ich immer versucht, wirklich Gott zu lieben. Ich wollte Gott wirklich immer lieben. Das war wirklich mein Herzensverlangen. Als ich eines Tages draufgekommen bin, dass ich Gott mit meiner Liebe geliebt hat, die nicht ausreicht. Weil die viele Liebe, die braucht immer eine Rückmeldung. Die braucht die Rückmeldung. Und wie ich dann plötzlich gemerkt habe, ich habe Gott wahnsinnig lieb, aber wenn ich enttäuscht bin, dann zweifle, da passt irgendwas nicht mehr in der Chemie zwischen Gott und mir. Da habe ich plötzlich Fragezeichen und so viele Dinge, wo ich mir nicht mehr sicher bin. Plötzlich wurde mir bewusst, natürlich, die Filio-Liebe wird genauso reagieren. Wenn die Liebe nicht erwidert wird, wie ich es erwartet, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob da noch alles passt zwischen uns zwei. Und als der Herr begann, mein Leben zu revolutionieren und auf den Kopf zu stellen und wirklich begann, mit mir zu reden und sagte, Reinhard, ich möchte, dass du mich von ganzem Herzen liebst mit einer Liebe, die du von dir aus gar nicht hast. Du brauchst sie von mir. Und ich gesagt habe, okay, Herr, ich empfange, ich empfange, ich empfange, ich empfange. Jeden Tag danke, dass du mich liebst. Ich bin bei den Spiegeln vorbeigegangen. Überall, wo ich einen Spiegel sah, blieb ich stehen, lächelte und sagte, ich bin dein Liebling. Überall den ganzen Tag. Jesus liebt Elisabeth, aber ich bin sein Liebling. Jesus liebt dich, Gerd, aber ich bin sein Liebling. Das habe ich immer wieder gesagt. Wisst ihr, ich hoffe und bete, dass keiner von euch heute diesen Raum verlässt, ohne dem Bewusstsein, du bist sein Liebling. Denn unsere Liebe ist nicht genug. Unsere Liebe ist toll, solange sie erwidert wird. Ehe funktioniert gut mit Filio-Liebe. Unsere Freundschaft funktioniert gut mit Filio-Liebe. Gemeinde funktioniert gut mit Filio-Liebe. Solange sie erwidert wird, dann ist aus. Und mitten in diesem Prozess zu verstehen, dass ich brauche jeden Tag mehr von seiner Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz, aber ich muss sie aufnehmen, aufsaugen. Ich muss mir dessen bewusst sein. Ich muss sie glauben. Ich muss sie im Glauben annehmen. Wisst ihr, das ist ja so interessant. Es gibt viele theologische Tatsachen in der Bibel, aber wir leben nicht darin. Es ist ein Unterschied zwischen in etwas zu wandeln oder es ist eine absolute biblische Tatsache. Viele Dinge, die gehören uns, wir wandeln nicht darin. Und genauso war es mit der Liebe bei mir. Die Liebe Gottes war in meinem Herzen, aber ich bin nicht darin gewandelt. Ich habe mir immer gedacht, ich muss doch etwas wenigstens tun, damit er mich wirklich gern hat heute. Und das ist ein schwieriges Leben. Fragt meine Frau. Du liebe Zeit, was habe ich gearbeitet und gerackert? Nicht getrieben von der Liebe Gottes, sondern getrieben von dem Verlangen, geliebt zu werden. Da ist ein großer Unterschied. Heute racke ich viel und arbeite hart, aber nie mehr, damit ich mir was verdiene von ihm. Ich arbeite, weil er mich so sehr liebt. Und mitten in diesem Prozess, wo Gott begann, mein Herz zu verändern, wo Gott begann, von der Liebe Gottes zu mir zu reden, da gab es eine Nacht und ich wurde plötzlich munter und es war 3.19 Uhr in der Früh. Meine Frau hat einen großen, schönen Radiowecker auf ihrem Nachttisch. Ihr kennt ja schon die großen Radioweckers mit diesen digitalen Zahlen, so riesig groß. Wenn du munter wirst in der Nacht, weißt du sofort, welche Uhrzeit es ist. So. Und ich wurde munter, 3.19 Uhr in der Früh. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht um 3.19 Uhr in der Früh, aber um 3.19 Uhr in der Früh habe ich das Bedürfnis, noch etwas weiter zu schlafen. Ihr auch, gell? Eben, denke ich mir. So, das würde ich halt gern tun. Aber ich war hellwach. Ich war, wie man bei uns in Österreich so schön sagt, ich war putzmunter. Versteht ihr das? Ja. Toll, ihr könnt ja besser, wir verstehen uns ja recht gut, habe ich gemerkt. Ich war putzmunter, hellwach. Und als ich so hellwach in meinem Bett lag und auf den Uhr meiner Frau schaute, 3.19 Uhr, ich will schlafen, sagte der Herr zu mir, steig aus dem Bett und lies Epheser 3, Vers 19. Und ich sagte, Herr, Epheser 3, Vers 19 kenne ich, ich bleibe im Bett. Da war der Pharisäer schon gestorben in mir, halbtot. Sonst hätte ich sowas eh nicht gesagt. Aber der Herr sagt, steh auf und lies Epheser 3, 19. Also tat ich's. Ich lese jetzt für euch von Vers 17 schon, um den Zusammenhang klar zu verstehen. Epheser 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr instande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und jetzt kommt der wunderschöne Vers 19. Und zu erkennen, die, lesen wir hier von der Luther, damit wir schön alle im Einklang sind, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Und Jesus sagte, ich möchte mit dir ein bisschen über diesen Vers plaudern. Also sagte ich, dann plaudern wir halt. Auch um 3.19 Uhr in der Früh, inzwischen war es schon 3.21 Uhr. Aber ich sagte, okay Herr, lehre mich. Den Vers kennt ihr sicher alle, oder? Natürlich, kennt ihr alle. Schau denn mal dieses Wort damit an. Das damit ist so ein Schlüsselwort. So ein Verbindungswort zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wer von uns möchte nicht mit der ganzen Gottesfülle erfüllt werden? Kannst du dir vorstellen, wenn jeder Christ, jeder Bruder, jede Schwester, lieber Gerd, von deiner Gemeinde mit der ganzen Gottesfülle erfüllt ist? Wir stellen Deutschland auf den Kopf. Ganz sicher. Ganz sicher. Wie groß ist Gott? Unendlich. Wie reich ist Gott? Unendlich. Wie stark ist Gott? Allmächtig. Die Bibel sagt, wir können mit der ganzen Gottesfülle erfüllt werden. Das heißt, alles, was Gott ist, kann und soll uns erfüllen. Aber wie kann das geschehen? Was kommt vor dem damit? Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Und ich saß in meinem Stuhl und ich sagte, Jesus, das geht ja gar nicht. Das geht dir gar nicht. Wie kannst du was erkennen, das die Erkenntnis übertrifft? Gute Frage, gell? Das habe ich auch gesagt. Jesus, das geht dir gar nicht. Herr, das ist ja ein Trick, den du da mit mir spielst. Du sagst, ich kann die ganze Gottesfülle haben, wenn ich die Liebe erkenne, die Erkenntnis übersteigt. Aber wenn es die Erkenntnis übersteigt, kann ich es nicht erkennen. Also sitze ich in der Patsche. Danke. Sitze ich in der Patsche. Und plötzlich begann ich das zu studieren und begann das zu wenden und zu drehen und zu wieder zu kauen und stieren und zu beten und den Heiligen Geist zu bitten, mir doch das klar zu machen und mir doch das zu eröffnen und mir doch das ganz genau erkennen zu lassen, wie das überhaupt möglich ist. Und dann ging ich ins Griechische und dann plötzlich sah ich etwas, dass das ja in der Bibel gibt es verschiedene Worte für erkennen. Im Griechischen, da gibt es Worte für erkennen. Die Liebe Christus zu erkennen, das ist kein Wort, was mit dem Intellekt etwas zu tun hat. Das ist kein intellektuelles Erkennen. Das ist ein Erkennen durch Erfahrung, ein erfahrtes Erkennen. Das ist ein Erkennen, das ich weiß, weil ich es erlebt habe, nicht weil es mir jemand gesagt hat. Auch nicht, weil ich eine Offenbarung Gottes in meinem Herzen habe, sondern dieses Wort der Erkenntnis bedeutet, ich erlebe etwas. Und wisst ihr, im hebräischen Gedankengut war das normal. Wenn wir von Erkenntnis denken, und ich hoffe, ich steige jetzt niemand auf die Zehen, wenn ich es tue, dann wird meine Frau für euch dann beten, die macht gute Seelsorge, die hilft euch da dann wieder heraus. So, ich hoffe, ich steige euch nicht auf die Zehen. Das tue ich dann nicht mit böser Absicht, sondern mit guter Absicht. Manchmal tut es nämlich gut, wenn uns jemand auf die Zehen steigt. Aber wisst ihr, ein Problem haben wir gescheite deutschen Leute schon oft. Wir sind oft so kopflastig. Wir sind oft so kopflastig und so wenig herz- und erfahrungslastig. Na, das kann doch nicht sein, weil das kapiere ich nicht. Anstatt zu werden wie die Kinder. Wie die Kinder. Jesus, ich muss deine Liebe erleben. Aus, fertig. Lieb mich, Jesus. Komm, lieb mich. Ich brauche mehr. Lieb mich. Dieses griechische Wort ist dasselbe Wort, welches auf folgende Art und Weise auch verwendet wird. Die Lutherbibel sagt so, ich weiß jetzt nicht, wie es andere Übersetzungen sagen, aber die Lutherbibel sagt immer wieder, zum Beispiel, Adam erkannte Eva und was geschah? Sie wurde schwanger. Adam erkannte Eva, sie wurde schwanger. Damit wir die Liebe Christus erkennen. Adam hat nicht eines Tages gesagt, ah Eva, schön dich kennenzulernen. Oh, Eva sagt, ich bin schwanger. Wie ist denn das passiert? Ja, weil wir uns kennen. Hast du so deine zwei Kinder gekriegt, Elisabeth? Nicht, gell? Gott sei Dank. Gott sei Dank, denkt sich der Tobias. Gott sei Dank nicht so. Was bedeutet es, Adam erkannte Eva? Adam hatte ein intimes Erlebnis mit seiner Frau und dann wurde sie schwanger. Und das ist dasselbe griechische Wort, welches dafür steht, die Liebe Christus zu erkennen. Es spricht nicht von was in unserem Kopf passiert. Es spricht von einem persönlichen, intimen Erlebnis, das mein Leben revolutioniert und auf den Kopf stellt. Und wir müssen uns ausstrecken nach dem Erleben der Liebe Gottes. Es ist keine Schande, im Gegenteil. Im Gegenteil, wie kannst du geben, was du nicht hast? Überlege mal, wenn Gott will, dass wir alle in vollkommener Liebe wandeln, in der Agape-Liebe, müssen wir so viel wie nur möglich uns holen. Je mehr ich habe, desto mehr kann ich geben. Wenn ich komplett erfüllt bin, wenn ich dieses Erlebte habe, dieses Erfahren der Liebe Gottes, dann werde ich auch erfüllt sein mit der ganzen Fülle Gottes. Das heißt, in dem Maße, in dem ich Agape-Liebe für mich persönlich erlebe, in demselben Maße bin ich mit der Fülle Gottes erfüllt. Darum höre ich nicht auf zu sagen, ich bin sein Lieblingssohn. Ich kann zwar nicht rappen, auch nicht gut singen, ein bisschen. Ich bin sein Lieblingssohn. Geht nach Hause heute und bevor du ins Bett gehst, sagst du, oh Herr, danke für deine Liebe. Herr, danke, dass ich dein Lieblingssohn bin. Danke, dass ich deine Lieblingstochter bin. Und wenn du beginnst, das im Glauben anzunehmen, wenn du beginnst, diese Dinge im Glauben wahrzunehmen, wirst du sie auch erleben. Du wirst die Liebe Gottes erleben in deinem Leben. Du wirst merken, wie die Liebe Gottes dein Wesen durchdringt. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich gesagt, Gott, bitte nicht mehr, ich explodiere. Und Gott sagt doch ein bisschen mehr noch, weil ich will sie zurückhaben. Und gib sie weiter, überall wo du hinkommst. Jeden Menschen gib meine Liebe weiter. Ich will dich erfüllen mit der ganzen Fülle Gottes. Schaut mal 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 an. 1. Johannes 5, Vers 20. Biblisches Verständnis von Wissen und Erkennen ist sehr interessant. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Hier sind zwei verschiedene Worte hier. Wir wissen aber, dieses Wort spricht rein von einem intellektuellen Kopfwissen, worin wir in der westlichen Welt Weltmeister sind. Wir erforschen alles, wir kennen alles, wir wissen alles. Da spricht davon, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Einfach als Tatsache. Wir wissen, Jesus ist auf diese Erde gekommen. Das wissen wir. Das ist ein historischer Beweis. Wir leben 2014 nach Christus. Und dieses Wort bedeutet nichts anderes als ein Wissen in unserem Verstand. Wir wissen aber, dass er gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und dieses Wort erkennen ist dasselbe griechische Wort wie das vorherige Wort in Epheser 3, Vers 19, ein Erleben, ein Erfahren. Das Problem ist, viele Christen haben den Wahrhaftigen, den Sohn Gottes, nur erkannt in ihrem Kopf. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ja, okay, verstehe das, glaube ich. Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Okay, ja, das glaube ich, verstehe ich. Ich spreche ein Gebet. Okay, ja, das glaube ich, verstehe ich. Jetzt komme ich in den Himmel. Okay, ja, glaube ich, verstehe ich. Amen, danke, mein Leben ist jetzt gut. Nein, genügt nicht. Wisst ihr, ich freue mich auf den Himmel. Ich war tot und ich war dort. Ich sage zu meiner Frau jeden Tag, ich habe Heimweh, Heimweh, Heimweh, Heimweh, Heimweh. Ich will nur mehr heim. Aber der Herr hat mich zurückgeschickt aus einem ganz, ganz bestimmten Grund, weil er traurig und betrübt war. So betrübt war, dass seine Kinder sich nur um sich selbst drehen und nicht die Verlorenen erreichen, für die er geblutet hat. Jesus hat zu mir gesagt, ich liebe jeden Perversen, jeden Kinderschänder, jeden Mörder, jeden Vergewaltiger, ganz gleich wie dich. Das hat mir die Sicherung durchgehaut. Ich habe mir immer gedacht, mich liebt er schon, weil ich bin ein guter Christ. Den Perversen, den liebt er nicht. Der soll eigentlich gestraft werden. Jesus sagte mir, ich will die alle bei mir im Himmel haben. Jeden Perversling will er im Himmel haben. Er ist gestorben. Für wen ist Jesus gestorben? Für jeden. Für alle. Und Jesus sagte zu mir, meine Kinder drehen sich um sich selbst und um ihren kleinen Segen, um ihr kleines Leben, aber sie ignorieren eine Welt, für die ich gestorben bin. Bitte gehst du zurück und bringst so viele wie möglich mit dir. Daniel 12, Vers 3 sagt, und die, die viele zur Gerechtigkeit führen werden, werden strahlen wie die Sterne für immer und ewig. Über jeden Sünder, der Buße tut, ist Freude im Himmel. Über jeden Sünder, der keine Buße tut, ist Traurigkeit im Himmel. Und seitdem bin ich auf einer Mission. Wo ich kann, schnappe ich Leute mit in den Himmel. Aber wisst ihr, das Problem ist, dass genau das, dass wir wissen, ja, wir haben den Sohn Gottes, wir wissen, dass er gekommen ist. Wir wissen. Aber dann sagt er, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und dieses Erkennen ist dieses Erleben. Gott möchte, dass dein Christenleben kein theoretisches, nettes, theologisches Leben ist. Gott möchte nicht, dass du brav deine 2 Kapitel in der Bibel liest und deine schönen 3 Gebete am Tag sprichst. Gott möchte, dass du in jedem Augenblick, jeden Tages erlebst. Persönlich und intim. Dass du seine Liebe erlebst auf eine Art und Weise, dass sie dein ganzes Wesen durchdringt. Dass du erfüllt bist mit der ganzen Gottesfülle und du hast gar keine andere Möglichkeit, als diese Liebe wieder auszudrücken, sie dem Herrn zurückzugeben und sie dann auch in die verlorene Welt weiterzugeben. So eine Gemeinde, die in der Agape lebt, kann gar nicht gespalten werden. Wie denn? Du kommst und bist mir böse, ich hab dich lieb. Du kommst und lügst über mich, ich schicke dir einen Scheck von 500 Euro. Das habe ich vor kurzem getan. Es gibt einen Mann, der mag dich, ich verstehe ich nicht, weil ich bin eigentlich ein recht lieber Kerl, sagt meine Frau. Meine Freunde sagen das auch. Aber der mag mich nicht aus irgendeinem Grund. Hat was weiß ich für Lügen verbreitet und überall herum und was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, sollst du ich einmal, was die Bibel sagt. Liebe, die euch fluchen, segne, die euch fluchen, tut gut denen, die euch ablehnen. Dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich ihnen einen schönen Brief. Habe einen schönen Brief geschrieben. Du, ich will dich nur wissen lassen, dass ich dich liebe, dass ich dich so ehre. Und was ich tun kann für dich, werde ich tun. Und ich bete für dich. Und habe ihnen einen Scheck mitgeschickt von 500 Dollar. Circa 400 Euro. Das ist doch verrückt. Nein, das ist Agape. Ich habe so viel, ich kann nicht anders als sie weitergeben. Ich habe sie aus mir selbst ja eh nicht. Aber jeden Tag bin ich erfüllt und erlebe ich diese wunderbare Agape-Liebe. Aber wisst ihr, dieser religiöse Geist, der uns so reitet in unseren schönen westlichen Ländern, der ist grauslich. Ich sage euch was, wehrt euch gegen diesen religiösen Geist mit Händen und Füßen. Ihr seid so glücklich, hier in dieser Gemeinde zu sein. Ich bin heute das erste Mal hier, aber ich sage euch was, ihr seid so glücklich, Teil einer Gemeinde zu leben. Man spürt die Aufrichtigkeit, die Liebe, das habe ich gespürt, bevor ich hierher gekommen bin, nur von ein paar E-Mails. Aber ich sage euch was, liebe Freunde, passt auf, dass sich der religiöse Geist nicht einschleicht. Passt auf, lieber Gerd, passt auf. Lasst ihn nicht rein bei der Tür dieses Gemeindelebens. Ja, wir müssten Gott gehorchen damit. Nein, wir müssen Gott gar nicht gehorchen damit. Wir gehorchen Gott, weil er mich so liebt, will ich ihm gehorchen. Weil seine Gnade so groß ist, will ich ihm dienen. Weil mich seine Gnade erfasst hat, bin ich bereit, mein Leben für ihn niederzulegen. Nicht, ich muss jetzt meine Bibel lesen, nein. Weil, immer weil. Oh Vater, deine Liebe ist so groß und darum werde ich dich lieben. Die Bibel sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Dieser religiöse Geist will uns ständig dahin drängen, dass wir versuchen, diese Liebe Gottes irgendwie doch zu verdienen. Wer von uns ist würdig, geliebt zu werden? Niemand. Dennoch sind wir geliebt. Die Bibel sagt, ich stelle euch mal eine Frage. Meine Frau sagt immer, wenn der Prediger was fragt, dann antwortet nicht, denn das ist eine Trickfrage. Und das ist jetzt keine Trickfrage. Also ihr dürft antworten. Ich habe mal eine Frage an euch. Denkt einmal an Jesus, als er auf der Erde war und den wunderbaren Vater, wie sehr hat Gott der Vater seinen eigenen Sohn Jesus, als er auf der Erde war, geliebt? Was denkt ihr? Ist keine Fangfrage. Vollkommen, sagt Gerd. Wer stimmt mit Gerd überein? Vollkommen? Gott den Vater wie sich selbst, sagt mein Freund Gunther hier. Gott der Vater, hat er seinen eigenen Sohn vollkommen geliebt? Absolut. Kann man mehr lieben, als Gott der Vater seinen Sohn Jesus geliebt hat? Absolut nicht. Schau. Ich lese euch was Schönes vor. Wie der Vater mich geliebt hat, sagt Jesus zu seinen Jüngern, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Johannes 15, Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Die Aussage ist ganz klar. Auf die gleiche Art und Weise, wie der Vater mich geliebt hat, ihr habt mir gesagt, vollkommen, so liebe ich euch. Jesus liebt dich ganz gleich, wie der Vater Jesus geliebt hat. Vollkommen. Ja, aber Jesus war der Sohn Gottes, so bin ich. Und du? Ja, aber Jesus war vollkommen, so bin ich in Christus. Ja, aber Jesus hat Gott treu gedient. Na, bevor der Vater gesagt hat, ich liebe dich, hat Jesus gar nichts gemacht. Gar nichts hat er dann. Wann hat der Vater das erste Mal gesagt, das ist mein geliebter Sohn und ich habe ihm wohlgefallen? Zur Taufe. Hat er schon ein Wunder getan? Nein. Hat er den Dienst schon begonnen gehabt? Was hat er gemacht? Hat gar nichts. Bevor Jesus irgendwas gemacht hat, hat der Vater gesagt, bin stolz auf dich, Junge. Und jetzt sagt Jesus uns, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Das heißt, Jesus liebt dich, bevor du was für ihn tust. Drum fange ich jeden Tag so an. Danke, dass du mich liebst und dass ich dein Liebling bin. Früher habe ich immer gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Jetzt sage ich, danke, dass du mich liebst. Mehr. Mehr von deiner Liebe. Lass mich es erleben, lass mich es erfahren. Füll mich an, damit ich es weitergeben kann. Ich möchte euch jetzt noch etwas zeigen und wir kommen dazu zum Ende. Ihr seid unwahrscheinlich geduldig. Ich vergesse immer, wie lange ich predige. Ich habe zu Eva gesagt, du musst mir sagen, wenn ich zu lange predige. Sie sagt, nein, du kannst länger predigen. Ich habe gesagt, nein, ich habe heute Nachmittag über eine Stunde gepredigt. Sie sagt, nein, mach nur länger, aber ich werde euch nicht länger foltern. Aber ich werde euch was zeigen. Ich möchte, dass ihr dieses Bild anschaut. Gefällt euch das Bild? Mir nicht. Das ist eine Geschmackssache, aber mir gefällt es eigentlich nicht sehr gut. Aber ich möchte euch etwas zu diesem Bild erzählen. Dieses Bild heißt Woman 3, also Frau 3, und es wurde vom abstrakten Maler Willem de Kooning gemalen. 1953 wurde dieses Bild fertiggestellt. Und im November 2006 wurde das Bild als eines der teuersten Bilder der Welt verkauft. Verkauft wurde es von David Jeffen an den Milliardär Stephen Cohen. Dieser Milliardär zahlte 137,5 Millionen Dollar dafür, circa 100 Millionen Euro. Und es war eines der teuerst verkauftesten Bilder in der Geschichte vom Bilderverkauf. Jetzt schaut einmal das Bild an. Dieses Bild wurde verkauft für etwa 100 Millionen Euro. Da können wir viel machen in Liechtenstein mit dem Geld, gell, Gerd? Die Armen können wir zum Essen kaufen. Können wir viel machen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer von euch glaubt, dass dieses Bild 100 Millionen Euro wert ist? 2. Spar fest, dann kannst du es kaufen. 3. 100 Millionen Euro. Ich weiß zufällig den exakten Wert dieses Bildes. Ich weiß ganz genau, wie viel es wert ist. Wollt ihr wissen, wie viel? Ich sag's euch. Wie viel? 57 Euro bietet der Gerd. Was hast du gesagt, Tobi? 3 Euro. Der ist ein kluger Mann. Der kauft sich um 3,57 Euro, verkauft es um 100 Euro und kauft sich ein paar schöne Häuser. Damit brauchst du nicht mehr arbeiten. Bist schlau, Tobias. Ich sage euch genau, wie viel dieses Bild wert ist. Der exakte Wert dieses Bildes ist 137,5 Millionen Euro. Dollar, danke schön. Ist 137,5 Millionen Euro. Dollar. Etwa 100 Millionen Euro. Das ist der exakte Wert dieses Bildes. Und ich werde euch erklären, warum ich das weiß. Wert wird immer von dem bestimmt, der dafür bezahlt. Von niemand anders. Dieser Milliardär kam und sagt, das Bild ist mir 137,5 Millionen Dollar wert, kaufe ich. Der Verkäufer sagt, kannst haben. Wer hat den Wert bestimmt? Wenn kein Mensch dieser Welt dieses Bild gekauft hätte, wäre es 137,5 Millionen wert? Wenn du ein Kaufhaus hast, wenn du einen Laden hast, voll von wunderbaren Handtaschen und Schuhen, die alle 35 Euro kosten, aber kein Mensch dieser Welt kauft sie, sind sie 35 Euro wert? Nein. Wert wird immer bestimmt von dem, der dafür bezahlt. Du kannst jeden Preis festsetzen, den du willst, aber wenn du niemanden hast, der zahlt, hat das keinen Wert. Du kannst dein Geschäft zusperren, es geht in den Konkurs. Kannst du wegschmeißen. Du kannst dir die Schuhe, die du für 35 Dollar Euro verkaufen willst, die kannst du dir wegschmeißen und Konkurs anmelden. Warum? Vielleicht sagst du, aber die sind locker so viel wert. Nein, der Wert wird nie vom Verkäufer bestimmt. Immer vom Käufer. Wenn dieser Verkäufer gesagt hätte, 137,5 Millionen Dollar und kein Mensch der Welt interessiert sich für dieses Bild, hätte es keinen Wert. Keinen Wert. Warum? Wert wird immer vom Käufer bestimmt, von dem, der bezahlt. Frage, wer hat denn für dich bezahlt? Wer hat denn für dich bezahlt? Wie viel hat er denn bezahlt? Alles. Was hat es ihm gekostet? Sein Leben. Wer bestimmt meinen Wert? Ich? Meine Eltern? Meine Vergangenheit? Meine Gemeinde? Mein Erlebtes? Nein. Der Teufel, der sagt, oh, du bist nichts. Wer bestimmt meinen Wert? Der Teufel hat nichts bezahlt für mich. Es hat nur einer für mich bezahlt. Nur einer. Und dieser eine heißt Jesus Christus. Und Jesus schaut auf mich. Und Jesus sagt, ich geb einen Preiskleber rauf auf dich. Ich gebe einen Preiskleber rauf. Ich bestimme den Wert und ich gebe hier den Preiskleber rauf. Du bist es mir wert, für dich zu sterben. So viel hast du wert. So viel hast du wert. Ist dir bewusst, wie wertvoll du bist? Ist dir bewusst, welchen unwahrscheinlichen Wert du hast? Das ist Agape-Liebe. Wir definieren unseren Wert oft aus Vergangenheit und was Freunde über uns gesagt haben und was die Eltern uns gesagt haben. So, wenn wir ein gutes Elternhaus haben, wo immer alle gesagt haben, braver Junge, guter Junge, toller Gunter, fühlen wir, oh, ich bin was wert. Wenn wir Eltern haben, die uns abgelehnt haben, wenn wir missbraucht wurden, so wie ich, der vergewaltigt wurde, oh, ich habe keinen Wert, ich habe keinen Wert. Ich habe jahrelang geglaubt, ich habe keinen Wert, ich habe keinen Wert. Eines Tages erkannte ich, dass es hat jemand für mich bezahlt und der bestimmt meinen Wert und sonst niemand in der Welt. Keine Vergangenheit und kein Elternhaus und nichts und niemand bestimmt meinen Wert. Nur für denjenigen, der gesagt hat, ich zahle für dich. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Drum bin ich sein Lieblingskind. Er hat bezahlt für mich. Den höchsten Preis, den irgendjemand bezahlen kann, hat mein Jesus für mich bezahlt. Mein Wert kommt nicht aus dem, was ich tue. Mein Wert kommt nicht aus dem, was ich leiste. Mein Wert kommt nicht heraus aus dem, was ich predige und für wie viele Leute ich bete. Nein, nein, nein. Mein Wert kommt von überhaupt nichts, außer von dem, der für mich bezahlt hat. Und der heißt Jesus Christus. Und der hat gesagt, Reinhard, weißt du, wie viel du mir wert bist? Alles. Ich verlasse die Ewigkeit. Komm auf die Erde. Ich leide. Ich lasse mich schlagen und quälen. Für dich, so wertvoll bist du. So wertvoll bist du. Das ist Agape-Liebe. Viele Menschen haben ihren Wert aus allen möglichen Dingen. Ich bin wirklich überzeugt davon, wenn wir diese Liebe erleben, erleben, erleben, erleben, sind wir erfüllt mit der ganzen Gottesfülle. Wenn wir mit der ganzen Gottesfülle erfüllt sind, dann kann uns die Vergangenheit nicht mehr versklaven. Wie soll sie? Nichts kann uns mehr versklaven. Nichts. Dann sind wir Sklaven seiner Liebe. Und wenn wir Sklaven seiner Liebe sind, dann werden wir ihn lieben von ganzem Herzen. Das größte Gebot kannst du niemals erfüllen mit der kleinen bisschen Liebe, die du hast. Philio-Liebe geht gar nicht. Unmöglich. Reicht Gott nicht. Das erste und größte Gebot, deinen Nächsten zu lieben wie du selbst, kannst du niemals erfüllen, weil du ein guter Junge bist und halt Leute gern hast. Geht nicht. Es gibt eine einzige Möglichkeit, in dieser Liebe zu wandeln. Und das ist, du musst zuerst kriegen, was du geben kannst. Sie ist in dein Herz ausgegossen. Aber wir müssen sie erleben und erkennen, tief in unserem Geist. Erleben, erleben, erleben, erleben. Und ich fordere euch heraus, dass ihr eure Denkweise und euer Bekenntnis ändert. Ich fordere euch heraus, dass ihr jedes Mal, wenn ihr bei dem Spiegel vorbeigeht, stehen bleibt und sagt, oh Herr Jesus, danke. Danke, ich bin dein Lieblingssohn. Ich bin deine Lieblingstochter. Ich fordere euch heraus, dass bevor ihr am Abend schlafen geht, ihr euch zu eurem Ehepartner wendet und sagt, weißt du, dass du Gottes Liebling bist? Weißt du, Tobias? Elisabeth, weißt du, dass du Gottes Lieblingskind bist? Ich fordere euch heraus, dass wenn ihr hereinkommt in dieses wunderbare Gebäude und einen Bruder und eine Schwester seht, dass er nicht einfach sagt, guten Abend, schön dich zu sehen, sondern dass er sagt, hallo Lieblingssohn Jesu Christi. Dass wir beginnen, uns auszustrecken nach der Erfahrung und nach dem Erlebnis der Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt. Da kriegst sie nicht rein. Da hat sie nicht Platz. Da hat sie nicht Platz. Erleben und erkennen, erleben und erkennen, erleben und erkennen und weitergeben. Und dann sind wir genau diejenigen, von denen die Bibel sagt, daran werden alle Menschen erkennen, dass sie meine Jünger sind. Daran, dass sie einander lieben. Daran, dass sie Agape-Liebe haben. Du bist wertvoll, du bist wertvoll, du bist wertvoll, du bist wertvoll. Den Preiskleber auf dein Leben hat nur einer raufgeklebt, Jesus Christus. Und den kann niemand runternehmen. Aber es liegt an dir, es zu glauben, zu erleben und zu erfahren. Schreibt euch zu Hause auf den Kühlschrank. Jesus liebt alle, aber ich bin sein Lieblingskind. Schreibt es euch zu Hause auf den Badezimmerspiegel. Jesus liebt alle, aber ich bin sein Lieblingskind. Schreibt es euch überall hin im Haus, wo ihr vorbeikommt, bis es eine Wahrheit wird in eurem Herzen. Streckt euch aus, beginnt zu beten, wie ich es getan habe. Oh Jesus, ich will erleben, dass du mich liebst. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Ich will so egoistisch sein, dass ich bete. Ich will, dass keiner mehr von deiner Liebe erfahrt wie ich. Warum? Weil es ist ja nicht Endstation bei mir mit der Liebe. Sie kommt zu ihm zurück und zu den anderen weiter. Und je egoistischer ich bin auf diesem Gebiet, desto mehr kann ich geben. Ich will euch lieben. Ich will meinen Herrn lieben. Also brauche ich mehr. Je mehr ich habe, desto mehr gebe ich zurück, desto mehr gebe ich weiter. Und wir werden die Welt für Jesus erreichen. Oh, die Liebe Christi. Oh, die Größe der Liebe Christi. So wie der Vater mich geliebt hat, sagt Jesus, ganz gleich liebe ich dich. Jesus war der Lieblingssohn vom Vater. Er liebt mich gleich, also bin ich sein Lieblingssohn. Das ist eigentlich eine simple Theologie, oder? Wenn er mich gleich liebt, wie der Vater ihn geliebt hat, und Jesus war der geliebte Sohn seines Vaters, in dem er wohlgefallen hat, bin ich das geliebte Kind Jesus, in dem er wohlgefallen hat. Gleich, ganz gleich liebt er mich. Lasst uns beten. Ich möchte bitten, dass mein Team nach vorne kommt. Wir werden uns noch kurz Zeit nehmen, damit ihr morgen rechtzeitig hier sein könnt, ausgeschlafen und fit. Öffnet euer Herz. Öffnet euer Herz weit. Öffnet euer Herz ganz weit. Schließen wir die Augen. Wenn es Menschen gibt, die dich verletzt haben, Menschen gibt, die dich übervorteilt haben, Menschen gibt, die dich verwundet haben, wenn es Menschen gibt, die dir Dinge angetan haben, die dich tiefst verwundet haben, lass es jetzt los. Wir können die Liebe des Vaters nie erleben, solange unser Herz komplett verstopft ist mit Unvergebenheit und Schmerzen und Verletzungen. Lass sie jetzt los. Lass es komplett los. Überlass sie dem Herrn. Öffne dein Herz. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Herr, ich danke dir, dass niemand mir Wert gibt, außer du. Nur von dir allein wird mein Wert bestimmt. Herr, dafür danke ich dir. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich so wertvoll bin. Herr, ich danke dir, dass jedes einzelne Kind Gottes hier in diesem Raum wertvoll ist. Herr, ich danke dir, dass jeder Mensch in diesem Raum von dir geliebt ist, so sehr geliebt ist. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Augenblick die Mauern niederreißt durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, reiß die Mauern nieder, die wir um unser Herz bauen, um uns zu schützen vor anderen Menschen, die uns verletzen, damit wir auch deine Liebe mehr empfangen können. Herr, wir öffnen unsere Herzen heute Abend weit. Wir öffnen sie weit und wir sagen, Herr, komm und lass uns deine Liebe mehr erleben. Herr, wir sagen, wir wollen mehr erfahren von deiner Liebe. Herr, mach uns abhängig und süchtig nach deiner göttlichen, wunderbaren Liebe, damit wir überströmen von deiner Liebe, Herr. Damit wir dich lieben können, nicht von 99%, sondern von ganzem Herzen. Damit wir einander lieben können von ganzem Herzen. Damit wir die Welt, die so abgelehnt ist, lieben können von ganzem Herzen. O Herr, wir danken dir für deine Liebe. Beginn genau da, wo du bist, dem Herrn zu danken, dass er dich liebt. Beginn einfach, sprich es aus, sprich es aus. Sag, Herr, danke für deine Liebe. Dank ihn für seine Liebe. Sag, Herr, danke, dass ich geliebt bin. Danke, dass ich dein Lieblingskind bin. Auch wenn dein Verstand sagt, sei doch nicht zu arrogant. Lass den deutschen Verstand mal ein bisschen auf der Seite und vertraue dem Wort Gottes. Sag, danke, dass ich dein Lieblingskind bin. Nimm im Glauben an. Danke. Beginn ihn zu danken. Glauben dankt und nimmt an. Sag, danke, Herr. Danke. Ich bin dein Lieblingskind. Oh, Jesus, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke, dass wir deine Lieblingskinder sind. Danke, Herr Jesus. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du von heute Abend an etwas ganz außergewöhnlich in dieser Gemeinde tust. Herr, ich bitte dich, dass diese Gemeinde bekannt wird für die Liebe, die durch diese Gemeinde fließt. Vater, ich bitte dich, dass diese Liebe in dieser Gemeinde alle Grenzen sprengt und alle Ketten sprengt. Herr, ich bitte dich, dass die Leute von dieser Liebe so erfüllt werden, dass sie glauben zu explodieren, wenn sie diese Liebe nicht weitergeben. Erfülle uns mit der Erkenntnis, mit dem Erlebnis deiner Liebe. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Jetzt liegt es an euch zu handeln. Anzunehmen, zu danken, anzunehmen, zu danken. Anzunehmen, zu danken, anzunehmen, zu danken. Das ist der Schlüssel. Das habe ich getan. Und eines Tages habe ich mir buchstäblich, ich wachte am Morgen auf und ich sagte wieder, danke Herr für deine Liebe. Und ich dachte mir wirklich, jetzt explodiere ich. Wirklich, ich kann euch nicht beschreiben, ich kann nicht mehr von der Liebe Gottes erleben. Ich explodiere gleich. Und ich kann lieben, nicht aus mir selbst heraus, seine Liebe fließt. Seine Liebe fließt. Setzt das um, liebe Geschwister. Setzt es um. Sag deinem Ehepartner, du bist Gottes Lieblingskind. Wenn du vielleicht mit deinem Ehepartner in einer Beziehung lebst, der hat mich beleidigt, schau ihm in die Augen, vergib ihm und sag, hallo Lieblingskind Gottes. Und du wirst sehen, was du siehst, wirst du ernten. Du gibst Liebe, du erntest Liebe.